Nee, wir waren, genau, also, das mit dem Husten, jetzt, er hätte mir, wie gesagt, auch Antibiotikum schreiben können oder sowas, mhm. und er hat auch erzählt, wissen Sie was, nehmen Sie Zwiebel, machen Sie da Honig drauf, Zwiebelkleid und dann Wasser, und es muss sich absetzen und Sie müssen das dann trinken. Das war wirklich eklig, aber am Ende habe ich mich trotzdem für Zwiebelwasser entschieden und mir kein Rezept hatte ich zwar in der Hand und das habe ich mir aber die Antibiotikum doch nicht geholt. Da bin ich seinen Anweisen. Eigentlich ist es ja keine richtige Anweisung. Eigentlich hat er mir zwei Wege gelassen, also nur zwei Optionen und ich habe mich dann für eine entschieden. Okay. Genau. Wie ist es, beziehungsweise aus welchen Gründen gehst du nicht zum Arzt, also in Situationen, wo man sagen könnte, da könnte man auch zum Arzt gehen. Wo ziehst du da die Grenze? Beziehungsweise woran machst du das fest? An zum Beispiel Erfahrungen, so, die du mit dir und deinem Körper gemacht hast und vielleicht auch den Anwendungen zur Genesung? Oder machst du das also von der vielleicht Intuition oder so? Man hat ja letztendlich, ja, immer so ein ganz eigenes Bewertungssystem. Ja, ja. Also ich höre schon auf meinem Körper, da habe ich schon mittlerweile sind, also es ist schon, was soll ich denn sagen, ein Gefühl dafür entwickelt, wann ich denke, dass es mir wirklich schlecht geht. Und die Grenze hatte ich früher bei mir wirklich ganz oben gestellt gehabt. Also wirklich, da bin ich hart mit meinem Körper umgegangen. Ich hatte Rückenprobleme. Und ich wusste, der Arzt wird mir wieder sagen, entweder ja Akupunktur oder Wärmetherapie oder machen Sie doch endlich mal Sport. Ich wusste, okay, jetzt hast du keine Zeit für Sport und Akupunktur, diese Nadel bringen dir sowieso nicht, weil du sowieso im Stress bist. Da bin ich doch nicht hingegangen. Weil ich wusste, der wird mir jetzt wieder sagen, ne, machen Sie immer noch keinen Sport, Sie müssen noch was für Ihre Rücken tun. Da bin ich dann halt nicht hingegangen, obwohl ich diese Schmerzen hatte. Und die hatte mir auch, mein Arzt hat auch mir immer Schmerztabletten aufgeschrieben gehabt, auch hoch. Prozentige, hochdosierte, die habe ich dann einfach nicht genommen und gesagt, so jetzt habe ich es doch einfach weitergemacht. Also jetzt Studium, Kind, gearbeitet, Haushalt, bin auch verheiratet, natürlich Ehefrau, Mutter und Studentin und nebenbei gearbeitet. Da bin ich vor einigen Jahren richtig hart mit meinem Körper umgegangen. Und mittlerweile denke ich jetzt aber stopp. Mhm. So kann das nicht weitergehen. Es ist auch, glaube ich, diese. Ich dachte immer, man ist jung und es gibt Sachen, die kann man noch ertragen, wenn man jung ist. Man kann auch die Schmerzen ertragen und Stress auch. Und wenn du jetzt nichts hundertprozentig leistest, wann willst du denn sonst leisten? Also bin ich hart mit mir gewesen so. Und mittlerweile denke ich, nee, jetzt machst du das halt nicht. Jetzt lässt du es nach. Du machst jetzt Sport, mache ich jetzt Yoga und das tut meinem Rücken richtig gut. Bin auch froh, dass ich jetzt wirklich nicht die ganze Zeit diese Tabletten geschluckt habe. Und mit Sport kann man wirklich was verändern oder halt. Oder ich gestehe mir ein, auch, okay, dir geht es jetzt nicht gut, dann leg dich hin und schlaf jetzt. War doch nur, also nochmal anschließend, so ein bisschen ergänzend die Frage, was entscheidend dafür ist, ob du einen Arzt aufsuchst oder nicht. Angenommen, obwohl, ja genau, nee, das ist eine Frage, das andere ist eine eigene Frage. Was ist entscheidend dafür, ob du einen Arzt aufsuchst oder nicht? Also wenn ich deine Antwort von ihm nehme, dann würde ich sagen, hast du das ja auch beantwortet. Genau, wenn ich weiß, du hast halt sozusagen so eine Körpergefühl entwickelt, nachdem du dann halt beurteilst, wie schwer es jetzt um dich steht oder halt nicht steht. Okay. Wenn du Husten nach zwei Wochen nicht aufhören, dann gehe ich halt hin. Aber wenn es nur ein paar Tage dauert, gehe ich nicht hin. Angenommen, eine Freundin ruft dich an und sagt dir, dass sie sich hundeelend fühlt, Schlappkopfschmerzen etc. pp. Was würdest du ihr raten? Mein Standardangebot ist ja, also was ich dann immer sage, mach dir doch eine Hühnchensuppe mit Gemüse. Das hilft immer gut. Mhm. Wenn das so eine Erkältung ist oder so. Oder wenn es halt, ich frage dann auch, brauchst du mich? Soll ich vorbeikommen? Oder hast du alles zu Hause? Also kannst du... Wie schlecht geht es dir denn? Oder kannst du, was weiß ich, hast du was zum Essen da? Kannst du, oder brauchst du Medikamente? Das frage ich schon mal so, Hilfe biete ich schon an. Und bei Erkältung sowas sage ich immer, koch Zitrone, frische Zitrone mit Minze oder mach dir eine Hühnchensuppe. Das tut gut, das hilft. Ich weiß nicht, was in dem Hühnchenhaut ist, aber irgendwie ist da was drin, irgend so eine Mittel, dass es gut tut. Wenn ihr schlecht geht und dann sagt sie, nee, ich will nicht zum Arzt, gibt es ja auch die Leute, dann sage ich, wenn dir wirklich schlecht geht und hilft wirklich nichts, dann geh doch bitte zum Arzt. Zur Not komme ich und nehme ich dich mit, sage ich dann auch manchmal. Gibt es Freunde, wo ich das sage? so, okay. Zur Not. Oder ich merke es bei meinem Papa, er sagt so, wir müssen zum Arzt und wir müssen Medikamente nehmen und wir müssen das und dies machen. Und wenn er manchmal selber krank ist, denkt er, muss jetzt nicht zum Arzt, er kann das alles selber. Ich denke mir, Papa, wenn es sein muss, ne, nehme ich dich an die Hand und dann gehe ich mit dir zum Arzt. So kannst du nicht mit dir umgehen. Also diese, manchmal, was er uns dann immer, dass er uns immer Tipp gibt und immer sagt, ihr müsst das und das machen. Und wenn er manchmal selber betroffen ist und er weiß, okay, das ist wirklich schlecht oder ihm geht es wirklich nicht gut, er geht sehr selber ungern zum Arzt. Das ist, glaube ich, ein Problem von den meisten Männern, wenn ich es einfach, wenn es plötzlich auch nicht bewiesen ist, wissenschaftlich. Ich habe das Gefühl, dass Männer so ungern erst zum Arzt gehen. Ja. Und bei meinem Papa habe ich das Gefühl, wenn er weiß, wenn es irgendwas Schlimmes ist, geht er total ungern, weil er dann nicht vielleicht die Kinder damit belasten will. Da bin ich auch frech und sage ich, dann nehme ich dich an die Hand, wenn es sein muss, zerren werde ich zum Arzt. Was erhält dich deiner Meinung nach gesund? Ausgewogene Ernährung, weniger Stress, Sport. Freunde natürlich, mit denen man auch über die Probleme spricht. Das ist, glaube ich, man kann sich immer auch vieles einfach durchsprechen oder darüber reden ersparen. Wenig Alkohol, überhaupt nicht rauchen. Drogen kommen sowieso nicht in Frage. Schon ab und zu, aber jetzt nicht. Okay. Sehr selten. Also mal ein Gläschen Wein. Das soll ja auch gesund sein. Genau, alle paar Monate mal. Aber ich kann Alkohol einfach nicht ertragen. Und da, wo ich auch gelernt habe, alles, was früher gut war, bei uns jetzt in Vergessenheit gerät, dass jetzt wieder hier im Hochkommen ist, das gut ist. Dass sie so eine Entwicklung, Gesellschaften irgendwelche Entwicklungen durchmachen und dass ich wirklich das Glück habe, dass ich so ein Dazwischen bin. So. Dass ich halt beides mitgekriegt habe. Und das hat mir geholfen. Gut. Okay, natürliche Mittel. Sag mal ganz spontan, was fällt dir ein zum Begriff Medizin? Ärzte, Krankenhäuser, Medizin, Alternativmedizin, das Gesundheitssystem, wo wir kurz vor Wahlen sind jetzt, Gesundheitsreform, das ist auch Zweiklassenmedizin, wirklich so jetzt war Wahlen bedingt, was alles im Kopf ist. Also Medizin, das ist irgendwie, du hast nicht nach natürlichen Mitteln gefragt, sondern einfach nach Medizin, ne? Ja, Medizin. Das gehört ja gar nicht. Genau. Was im Begriff Medizin einfach. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen negativ. Hat ganz egal, einfach nur so Assoziationen, das ist auch ganz wertneutral. Einfach so deine, ich meine, das reicht letztendlich auch schon, das ist ja schon auch. Und Medizin ist natürlich auch einfach eine Entwicklung, ne? Es ist ja Fortschritt, dass halt auch einfach früher Menschen an ganz banalen Sachen gestorben sind. Oder Kinder, dass man halt einfach dafür Impfungen hat jetzt. Das ist auch, wenn ich auch viel über Penicillin oder Antibiotikum schimpfe, aber das ist auch in manchen Sachen einfach Lebensrettungen sind. Ja. Das ist einfach wirklich kleines Angriff oder ganz klein, das ist ja nicht so viele Dosis, die du annimmst, aber dass du halt Leben retten kannst, gerade mit Penicillin. Das ist einfach, ich finde es auch fantastisch. Es gibt halt einfach auch viele, viele Menschen auf der Welt, die einfach auch nicht, die einfach nicht die Möglichkeit haben, zwischen Medizin zu entscheiden oder verschweige, zwischen Medizin zu entscheiden, überhaupt keinen Zugang dafür haben. Also ich finde auch, Medizin darf wirklich kein Luxus sein und nicht nur jetzt nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Wir sind, was heißt denn leider oder Gott sei Dank, in der glücklichen Situation zu entscheiden. Es gibt nun mal Länder, Millionen oder Milliarden von Menschen, die das nicht entscheiden können. Medizin ist auch Fortschritt, ja. Also vielleicht kann man das nochmal ergänzen, wenn du so über dich, wenn du dich siehst im Vergleich zu anderen, tust du bestimmte Dinge aus dem Grund, gesund zu leben oder Krankheiten vorzubeugen, oder ist es letztendlich mehr ein Zufall, dass sozusagen deine Lebensausrichtung auch gesundheitsfördernd ist? Also ist der Grund deines Lebensstils, Gesundheit zu erhalten oder zu bewirken, oder ist dein Lebensstil letztendlich ja unabhängig davon, bewusst für einen positiven Gesundheitszustand zu sorgen? Oder? Ich glaube, das ist, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, einfach, dass Gesundheit oder sich gesund zu fühlen, das einfach eine Lebensqualität ist. Okay. Das ist einfach, finde ich, also Oder weil, mal ganz einfach, wo ich jetzt, seitdem ich Yoga mache für meinen Rücken, da merke ich, wow, man kann auch ohne Schmerzen leben. Man muss nicht ganzen Tag oder wirklich nicht jeden Tag Schmerzen spüren. Das ist einfach eine andere Lebensqualität, wenn man sich gut fühlt und wohl fühlt. Und das ist einfach auch, also einfach gesund zu bleiben und auch das ist zur Erhaltung. Also wirklich, dass ich mich meine Wohlbefinden auch erhalte. Das ist auch natürlich mit dem, man kann auch dazu, mit den Leuten, die man natürlich zu tun hat oder mit dem Freundeskreis. Mhm. Einfach mal denken, okay, zu viel Fleisch essen ist einfach ungesund. Mhm. Man kommt einfach ganz günstig an Fleisch rein in Deutschland, das ist sehr günstig, was einfach ungesund ist. Und viel mehr Gemüse, wenig Fleisch. Ich kaufe nicht alles Bio, aber wenn die Kleine gerne Möhren isst, dann wird halt Bio-Möhren gekauft. Mhm. Gibt es halt mittlerweile überall. Also das ist sowieso ja. Kleinigkeiten halt. Das ist dir halt schon wert. Also was ich genau, was ich leisten kann, mache ich oder was ich machen, also was ich leicht verhindern kann oder was ich leicht bewirken kann, das mache ich dann auch. Aber ich würde niemals, ich würde niemals in die Extreme tendieren, jetzt wirklich nur Bio, nur Sport und sagen, okay, das und das esse ich niemals oder das und das mache ich nicht und irgendwelche Wellnesskurse und sowas würde ich nicht machen, um Himmels Willen. Das ist mir einfach. Also ich weiß schon, wie weit meine Möglichkeiten gehen. Beziehungsweise, also wir haben ja zwei Fragen, die du eigentlich beantwortet hast, aber vielleicht fällt dir doch nochmal ein Unterschied zwischen den zwei Fragen auf. Die eine war, welche Rolle spielt Gesundheit für dich und was verstehst du unter Gesundheit? Also würdest du zum Beispiel sagen, würdest du dich als gesund bezeichnen? Ja. Mhm. Okay. Also es gibt ja natürlich, unter Gesundheit kann man vieles verstehen, also das körperliche Befinden, psychische Befinden oder wie es überhaupt, also dass man sich wohl um gesund fühlt. Also wenn ich sage, du fühlst dich auch wohl? Ich fühle mich, ja, wohl. Mhm. Okay. Also wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin krank, ich habe halt Kopfschmerzen, aber ich bin genau. Nicht krank. Genau, das ist zum Beispiel auch irgendwie, Dass ich Rückenschmerzen hatte, ich habe Rückenschmerzen, aber ich habe nie gesagt, ich bin krank. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte jetzt nichts dagegen machen, bin auf irgendwelche Medikamente angewiesen, dann würde ich sagen, ich bin krank, ja. Okay, jetzt aber die abschließende Frage. Was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen dem Gesundheitssystem hier und dem in deiner Herkunftsregion? Dass sie der Zugang zu Gesundheitssystemen in Deutschland wirklich noch leichter ist, würde ich jetzt sagen. Okay. Wir haben jetzt natürlich vorhin darüber gedacht, was ist, wenn ich wirklich hingehe und sage, ich habe keine Krankenversicherung. Ja. Den Fall hatten wir noch nicht. Wir haben auch darüber geredet, dass es natürlich Leute gibt, die illegal hier wohnen, leben müssen, leider. Und ich glaube, der Zugang ist einfacher. Für mich einfach, weil ich auch weiß, wo, dass ich dann einfach den Weg zum Ärzten weiß und das Land einfach, also was heißt Land, hier wo ich wohne, einfach besser kenne. Mm. Mittlerweile bin ich 14 Jahre lang nicht mehr da und ich komme nur in den Sommerferien dahin. Mm. Da habe ich jetzt mittlerweile da meine Barrieren, jetzt nicht direkt sprachlich, aber wo du einfach keine Ahnung hast. Da bin ich wirklich angewiesen auf die Leute, die dann mir den Tipp geben, da kann ich nicht alleine losgehen und einen Arzt aufsuchen. Aber ich finde allgemein hier, wir hatten ja darüber gesprochen mit dem Beispiel, wenn du wirklich in der Notaufnahme bist, dass du behandelt wirst. Ohne dass du vorher irgendwie bezahlen musst oder Krankenversicherungskarte davor zeigen musst. Das schätze ich schon. Und dass die Kinder halt einfach, also dass die Kinder schon versorgt werden müssen. Und ich hoffe, dass es ja wirklich noch so ist, dass man sagt, egal wie wenig oder wie viel man in die Krankenkassen bezahlt hat, wenn einem auch schwere OP davor steht, was ganz Teures, das auch gemacht wird. Und jetzt, dass man doch nicht sagt, okay, so viel haben sie gar nicht in die deutsche Krankenversicherung bezahlt, ist operieren wir sie nicht oder so. Das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt. Also schon besser? Ja, auf jeden Fall besser, wenn das viele Schwierigkeiten hat. Würdest du auch sagen, dass das deutsche Gesundheitssystem im Vergleich zum türkischen auch gerechter ist, trotz der Ungerechtigkeiten, die es noch gibt? Also wenn man wirklich eine Skala haben, also wie soll ich denn sagen, also im Großen und Ganzen ist es viel gerechter. Mhm. Und die Grundversorgung erhält ja jeder. So würde ich davon ausgehen. Ja. Also ich habe immer eine Grundversorgung erhalten. Ich habe jetzt nicht so schwere Sachen gehabt, wo ich sage, okay, ich werde zweitklassens, so wie Zweitklassenpatienten behandelt. Okay. Das wird vielleicht dann irgendwann mal herausstellen, wenn man irgendwas mit Zähnen hat, glaube ich, da kommt wirklich heraus, welchen Krankenkasse man angehört. Gesunde Zähne, aber das ist halt etwas, wo ich denke, das wird auf mich vielleicht zukommen. Mhm. Ja, auf uns, ja. Bestimmt. Also ich kann mir es schon gut vorstellen. Ja. Okay. Ich bin 28, habe immer noch nicht richtig gearbeitet. Ich habe keine extra Versicherung abgeschlossen. Gibt es ja immer diese Zusatzversicherung? Vielleicht nochmal. Die habe ich gleich mit aufgedruckt. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie informierst du dich über Gesundheitsthemen, medizinische Themen? Ich bin jetzt keine, die diesen Zeitschriften immer von der Apotheke mitnehmen liest. So eine bin ich nicht. Also ich frage schon die Leute. Was ein Kind betrifft, frage ich so, habt ihr das auch mal bei euren Kindern gehabt? Oder was habt ihr denn so gemacht? Eher Leute fragen, die Erfahrung haben. Oder wo ich denke, sie haben Erfahrung oder mehr Erfahrung. Sonst rufe ich auch mal bei Mama an oder bei Schwiegermama und frage mal, wie die das früher gemacht haben. Das gucke ich aber auch mal im Lexikon rein. Medizinische Lexikon gucke ich schon. Okay. In letzter Zeit habe ich auch ab und zu mal gegoogelt, was Homöopathie betrifft, wo man dachte, okay, was hilft dann gegen Zahnschmerzen? Die Frage würde ich doch noch gern stellen, weil so hat man die nicht. Was ist denn für dich der größte Unterschied im Allgemeinen im Umgang mit Gesundheit hier und deiner Herkunftsregion? Also so spontan, wenn du jetzt auch bezogen auf das Gespräch, also ich glaube, das hat ja nochmal auch viele Erinnerungen oder Erfahrungen von dir hochkommen lassen. Gäbe es da was, was du auch nochmal benennen würdest? Wenn man diese Ausnahmefälle jetzt lässt, wie gesagt, mit den illegalen Menschen, würde ich sagen, dass ich einfach weiß, wenn es mir wirklich schlecht geht oder wenn ich einen Notfall habe, dass ich im Krankenhaus aufgenommen werde und wirklich auch behandelt werde. Das ist das, wo ich sage, okay, ob ich Geld habe oder nicht, ich werde behandelt. Ich kriege eine Grundversorgung. Das schätze ich schon sehr. Und das hatte mich sehr erschreckt oder irritiert, dass ich mit dem Kind in der Hand in der Türkei vom Krankenhaus stand vor einigen Jahren und dass ich erstmal nicht reinkommen konnte, bis es nicht bezahlt wurde. Mhm. Also bis wir wirklich nicht bezahlt haben. Da durfte ich erst durch diese Tür rein. Das hat mich. Oder wenn ich auch reingekommen wäre, hätte der Arzt gefragt, der Arzt hat schon gefragt, haben Sie, ja, es ist so was war das denn? Du hast halt bezahlt, du hast einen Schein gekriegt mit Nummer drauf, haben Sie den Ticket oder haben Sie das halt bezahlt, dass er den Nachweis sehen wollte. Ja. Und sich dann erst das Kind zugewendet hat. Da habe ich auch gefragt, was ist, wenn ich jetzt kein Geld hätte? Ja, wärst du nicht reingekommen. Ganz einfach, du wärst nicht behandelt worden. Das Kind wäre nicht behandelt. Und das war, was viele gesagt haben, ja, aber in Deutschland ist es nicht so. In Deutschland wird jedes Kind behandelt. Es ist halt immer diese Vergleich dann halt. Ja. Okay. Was sich Gott sei Dank auch in der Türkei jetzt mittlerweile geändert hat. Also du meinst Versorgung für die Kinder. Für Kinder wenigstens, ja. Also ist dies gerechter, die Krankenhäuser, die ersten sind wirklich, auch wenn es ein staatliches Krankenhaus ist, was man immer vergleicht mit der Türkei, ist hygienisch. Mhm. Die Hygiene, meistens ist es auch, wenn irgendwelche Einrichtungen, Gegenstände alt sind, also jetzt nicht so modern, aber du weißt, dass es, wenn es wirklich dir schlecht geht, du hast den besten Ärzte gerade, da sind einfach gut ausgebildet. Mhm. Und so ein Krankenhaus hat einfach eine gute Ausstattung. Die Kompetenz der Ärzte ist auch. Ich weiß einfach, dass sie eine gute Ausbildung genießen. Das ist so eine, du hast gut ausgebildete Ärzte, wir wissen auch, dass wirklich in Deutschland ist man, glaube ich, im Medizinbereich wirklich auf dem höchsten Niveau. Wenn du auch mal in Kliniken irgendwann mal irgendwelche Kräte an den Menschen vergessen haben, irgendwelche Scheren oder so, ist ja auch vorgekommen. Aber im Großen und Ganzen vertraue ich schon auf die Ärzte. Im Großen und Ganzen. Also unterm Strich, du... Wenn ich wirklich operiert werden sollte, irgendwie einen Eingriff an meinem Körper, würde ich den Ärzten... traue ich den Ärzten. Ich traue ihnen, dass sie das schaffen. Und da würde ich nicht so wie in der Türkei sagen, okay, ich muss erst in die Hauptstadt oder in größere Städte, weil in die Universitätsklinikum, ich weiß auch, städtische Kliniken in Kassel ist auch in der Lage, bestimmte Eingriffe durchzuführen. Und das schaffen sie auch. Okay. Okay, jetzt abschließend, dann haben wir es nämlich. Brauchen wir nochmal kurz, abgesehen von deinem Namen, den wir löschen werden, deinen Beruf bzw. deine Ausbildung. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin, Diplom-Sozialpädagogin. Pädagogin, Sozialpädagogin, ja. Diplom... SOS-Pets, SOS-Arbeiter, ja. Ja, genau. Und dann nochmal, der Beruf deiner Eltern, also wahrscheinlich deines Vaters? Arbeitslos, ungelernt. Der hat keinen Beruf gelernt. Mhm. Als was hat der sonst so gearbeitet? Der hat ja alles gemacht. Wie gesagt, der war Politiker, der war Journalist, der war mal Bauer. Freiberufler, der hat, glaube ich, alles gemacht. Journalist war ja Politiker, war ja am Anfang Bauer, glaube ich. Ganz am Anfang war er einfach Bauer. Mhm. Ein bisschen Land hat er bewirtschaftet hier. Okay, cool. Und der Beruf deines, achso, deine Mama ist wahrscheinlich auch Hausfrau. Ungelernt die, Hausfrau. Mhm. Die hatte keine Schule besucht, die hatte gar keine. Und dein Ehemann, da du ja tatsächlich auch einen hast? Nee, habe ich. Der ist Softwareprogrammierer. Aber leider auch arbeitslos. Obwohl, es ist interessant, als Softwareprogrammierer arbeitslos zu sein, finde ich schon interessant. Das war eine 7-monatige Ausbildung von Arbeitsamt aus. Die haben damals alle Leute ausgebildet, Anfang 2000. Mhm. Dann ist hier, kam ja diese Dot-Blase sozusagen, diese Internet, so wie diese Finanzcrashes, und da sind sie alle, haben die alle keine Arbeit gekriegt. Okay. Weil man konnte die Sachen, die sie eigentlich machen sollten, dann konnte man auch in China machen oder in Indien, einfach das rüberschicken. Günstiger. Günstiger. Mhm. Ich beende jetzt nur mal kurz hier das offizielle Interview.